Blätter fallen und Jahre gehen. Ich lauf durch Freiburg und ich seh paar Momente in meinem Leben. Schau, die Texte von früher sind noch immer an der Wand. Doch die Klassenschlampe hat heute zwei Kinder an der Hand. Es ist krank, mein Verstand ist zwar derselbe, doch ich kann heute über Dingen stehen. Früher war ich blind und ignorant, ich hab die Papers noch im Schrank. Doch seit jemand durch einen Blunt in der geschlossenen ist, hab ich mein Leben selber in der Hand. Ha. Schau, die Ticker von früher schieben heute Kinderwagen durch den Park, aber die Alkis sind noch immer da. Ein paar Jahre jünger, doch versiert ist behindert dann, wenn jemand sagt, du kannst von deinem Leben einen Sinn erwarten. Freiburg ist anders heute, doch es ist Home Sweet Home. Und ich war zwei Jahre weg, shit, es ist Home Sweet Home. Alles ändert sich, heute hast du nichts und morgen Familie und dein Leben voll Verpflichtung. Das ist immer noch dieselbe Stadt, es ist Home Sweet Home. Und Freunde kommen und gehen, doch es ist Home Sweet Home. Blätter fallen und verwelken, doch es ist Home Sweet Home. Und ihr könnt mich hier begraben, Mann, das ist Home Sweet Home. Das ist immer noch dieselbe Stadt, es ist Home Sweet Home. Und Freunde kommen und gehen, doch es ist Home Sweet Home. Blätter fallen und verwelken, doch es ist Home Sweet Home. Und ihr könnt mich hier begraben, Mann, das ist Home Sweet Home. Jetzt schau dir unsere Gegend an, Homie, was ist nur passiert? Und darum nehm ich die Gedanken, bring sie auf ein Blatt Papier. Es hat sich viel verändert, jetzt stehen die Krassen ganz oben. Früher waren sie am Skaten und heute hasseln sie Drogen. Und es ist ganz egal, Junge, was wir heute so verdienen, weil das Einzige, was zählt, das sind Freunde und Familie. Darum musst du es zu schätzen wissen, dass es besser ist, sauber zu bleiben, anstatt am Bahnhof sich Dreck zu spritzen. Uns geht es echt beschissen, doch mich wundert's nicht, denn unterm Strich befinden wir uns alle in der Unterschicht. Scheiß doch auf den Unterricht, lass uns durch die Straßen ziehen. Einfach schnelles Geld machen, Junge, wie mit Karten spielen. Doch den meisten hat es nix gebracht. Nicht nur einer meiner Freunde, Homies, sitzt im Knast. Und sie warten auf das Tageslicht. Ich frage mich, erwarte nichts, doch ist das hier mein wahres Ich? Ich dreh mich um und sage nichts. Das ist immer noch dieselbe Stadt, es ist Home Sweet Home. Und Freunde kommen und gehen, doch es ist Home Sweet Home. Blätter fallen und verwelken, doch es ist Home Sweet Home. Und ihr könnt mich hier begraben, Mann, das ist Home Sweet Home. Das ist immer noch dieselbe Stadt, es ist Home Sweet Home. Und Freunde kommen und gehen, doch es ist Home Sweet Home. Blätter fallen und verwelken, doch es ist Home Sweet Home. Und ihr könnt mich hier begraben, Mann, das ist Home Sweet Home.